Mittelfinger für die Cops. Dope Business, eins im Showbusiness. Starte den weißen Rari, Kreditkarte, no limit. Kugelhagel, Feuer aus der Magnum, Schüsse, Johnny Webber, ich komm aus dem Hinterhalt, Heckenschütze. Du willst in den Biss überleben? Bananaclips, ich sprenge Camps. Guck, wie wir das Biss übernehmen. Die AK ist mein Management. Ich komm mit der Panzerfaust ins Game. MS Soldier, ein Schuss zerfetzt dein Oberkörper. Head and Shoulders, fährt am Kühler, Markenzeichen, schwarze Felgen, schwarze Scheiben. Schieß beim Fahren auf Feinde, töte alle Stapel Leichen. Lade ganz Ballerschatz, Kill Corps, in den Club, Ballerhaus, im Bini Rock. Ich bin down mit den Soldiers, Money Rain, Johnny Webber, der deine Chick auf Philipp vor. Visier das Biss an, mach im Ghetto Geschäfte, fick deine Teflonweste. Deutsch Raps, Rambo macht Action. Deine Schlampe lässt mich heute in ihren Arsch für zwei Grüne, sagt, dass sie Single sei. Guck, wie sie für paar Scheine lügen, Webber. Formation. Salutieren. Formation. Salutieren, Patrouille. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rovers. Hey, yeah. Salutieren. Huh. Zieh Kalaschnikows. Huh. Zieh los dein Chick Gang. Bang. Kill the enemies. Hey. It's a Money Rain. Formation. Tarnen und kill Money Rain. Yeah. Enemies. Vollautomat und ich zieh los deutsche Game. Salutieren, patrouillieren. Schieße aus den Army Range Rovers. Johnny Sunny Takeover. Wir sind Money Rain Soldiers. MRS Money Rain Player Image. Zwei Uzi Major Business. Ich verstau die Mac-Tans in Black Bands. Schieße beim Vorbeifahren, du frisst Kugeln. Backman PJ Diego, bitte red zu der Mini ganz Salam Aleikum, du Bitch. Im Hammer hat 3 Cannabis. Katana Knife plus Ballermann Beifahrersitz. Minigans, Militant, Panzerkar, Veteran, leg ne Bahn, Smoke, Havana. Alle G's salutieren in der Hood, kille Fakes. Und ich counte die Bills, ey, stand up, bruh. Bang deine Schwester, Johnny Webber, fick dein Girl, Brother, Money Rain Soldiers, da bombe alles. Pearl Harbor, das Business dreht sich. Blackhawk Propeller, vergieße Blut so wie Edward und Bella. Schlepp heute ein Catwalk Modella. Lambo Pilot, King im Geschäft. Ey, die Bille lässt über den Mimmel im Mini-Jet. Killer Rap, mach ne Mille mit Packs. Sonnenbrille, Lagerfeld, haben die Ticker, dicke Brillis im Black. Ich poliere meine 47, eliminiere Männer, der Banger, der General. Ich roll ab mit der Mafia. Fehle meine Dollarbills und baller mir die Handy-Cola. Bitch, mach das Money klar. Formation. Salutieren. Formation. Salutieren, Patrouille. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rovers. Hey, yeah. Salutieren. Huh. Zieh Kalaschnikows. Huh. Zieh los dein Chick Gang. Bang. Kill the enemies. Hey. It's a Money Rain. Formation. Tarnen und kill Money Rain. Yeah. Enemies. Vollautomat und ich zieh los deutsche Game. Salutieren, patrouillieren. Schieße aus den Army Range Rovers. Johnny Sunny Takeover. Wir sind Money Rain Soldiers.